Die Gewalt kann man vielleicht nie mit Gewalt überwinden. Aber vielleicht auch nicht immer ohne Gewalt. Bis nächstes Jahr in Jerusalem. Geschichten aus dem Nahen Osten im Wedding. Ein Feature von Ursula Rütten. Schmi Arie Sharus Shalikar, gedalte be Berlin Wedding. Aliti laaretz begil 22.5. Ve meas be'erich 12 shana, ani gar be'Yerushalayim. Arie Sharus Shalikar, der Mann im Brennpunkt der Geschichten aus dem Wedding. 1977 in Göttingen geboren, aufgewachsen in Berlin. Die ersten Jahre in Spandau, schließlich Wedding. Mit Anfang 20 ausgewandert nach Israel. Seit gut 12 Jahren lebt Arie Sharus in Jerusalem. Mein Vater Davut Shlomo Shalikar erblickte das Licht der Welt wenige Monate, bevor David Ben-Gurion am 14. Mai 1948 vor dem Bild Theodor Herzls die Unabhängigkeit Israels proklamierte. Die Familie lebte in einer kleinen Stadt namens Babol, am Ufer des Kaspischen Meeres im Norden Irans. Von dessen Wasser, das wie Milch schmecke, und dem Duft der Frühlingsblüten an seinem Ufer schwärmte mir meine Mutter gerne vor. Auch meine Mutter ist in Babol geboren. Ungefähr 5% der Gesamtfläche Babols waren von einer Mauer umgeben. Innerhalb dieser Mauern wuchsen meine Eltern auf, im jüdischen Ghetto, dem Male von Babol. Zuerst dachte ich, die Mauer Babols, von der mir mein Vater erzählte, sei aus demselben Grund gebaut worden wie die Berliner Mauer, die mir so bekannt war. Doch als ich ihn fragte, ob man die Berliner Mauer mit der Baboller Mauer vergleichen könne, die auch das Ziel hatte, Menschen von Menschen zu trennen, sagte er, keinesfalls. Er hatte einen sehr ernsten Blick, als er mir den Unterschied zwischen der einen und der anderen Mauer erklärte. Im Gegensatz zur Berliner Mauer wurde die Mauer Babols nicht von irgendwelchen Machthabern gebaut, aus politisch-ideologischen Gründen, sondern vom Volk selbst. Offensichtlich wollten sich 95% der Bewohner Babols von 5% der Stadt abgrenzen. Sie wollten so wenig wie möglich mit diesen Ghetto-Bewohnern zu tun haben. Das lag daran, dass diese 5% nicht an den Propheten glaubten und nicht den Koran als ihr heiliges Buch ansahen, sondern das Alte Testament, die Tora. Mein Vater sah mich an. »Du gehörst den 5% an, mein Sohn. Du bist Jude. Sei froh, dass du wegen deines Glaubens nicht mehr in einem Käfig leben musst, jedenfalls nicht heutzutage in Berlin.« Ich habe mich auch außerhalb des Male nie wirklich frei fühlen können. Doch du bist frei. Das solltest du zu schätzen wissen. Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude. Arie Sharus Shalikar. Die Geschichte eines Deutsch-Iraners, der Israeli wurde. Du bist halt in einem guten Elternhaus groß geworden. Meine Eltern haben mich sehr gut erzogen. Arie Sharus hat nie die Heimat seiner Eltern gesehen. Während Shlomo und Rose Shalikar nach Deutschland auswanderten, um Hass und Rassismus im Male von Babol zu entfliehen, verschlug es weitere Mitglieder beider Familien nach Israel und Amerika. Durch Besuche seiner Verwandten in Israel während der Sommerferien wurde dieses Land dem Schüler Arie schon sehr früh vertraut. Die Sonne, das Meer, die Leichtigkeit des Lebens dort für ihn. Und es kam mir nie in den Gedanken, irgendwie in irgendeiner Art kriminell oder radikal oder irgendwas zu werden. Besonders nicht mit meiner Mutter, die mich erzogen hat und die der letzte Mensch ist, die für irgendwelche Aggression oder sowas steht. Und dann ziehst du in einen Bezirk, wo halt alle aggressiv sind oder fast alle irgendwelche Aggressionen in sich rumtragen. Das heißt, was sollst du machen? Also angenommen, morgen kommt ein Bus angefahren, 70 Türken und gucken sich ihre Wohnungen an, ja. um zu gucken, hier einzuziehen. Ich garantiere, dass die von unseren Vermietern keine Wohnung kriegen. Die kriegen wir. Wedding. Großbezirk Berlin-Mitte. Ein traditionell proletarisches Viertel. Der Rote Wedding. Seit den 1970er Jahren vom fortdauernden Verlust industrieller Arbeitsplätze betroffen und geprägt. Durch die Schließung der AEG-Werke verliert die Elektrobranche hier ihre führende Rolle. Viele Bewohner werden arbeitslos, abhängig von staatlichen Transferleistungen. Viele Familien verlassen den zunehmend heruntergekommenen, randständigen Stadtteil. Gastarbeiter, Türken, Jugoslawen, Griechen sowie Flüchtlinge vor allem aus den Krisengebieten des Nahen und Mittleren Ostens siedeln sich an, drücken dem Kiez und dem Leben auf der Straße ihren unverwechselbaren Stempel auf. Läden mit landestypischen Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs, Döner- und Kebab-Imbisse, Teestuben, Jugendclubs und Sportvereine sind fest in türkischer und arabischer Hand. Die Minderheit von Zugewanderten ist bald in vielen Straßenzügen Mehrheit. Hasshand teilt gerne aus, bricht sich aber viele Knochen. Türkisches Sprichwort. Nächste Station, Gesundbrunnen. Übergang zu den S-Bahn. Tragfähige einwanderungspolitische Konzepte, Vorbilder und Modelle für ein reibungsloses, tolerantes Zusammenleben gibt es nicht. In jener Zeit ist besonders die Gegend um Wedding-Gesundbrunnen das größte innerstädtische Sanierungsgebiet in Europa. Bis heute ist es, im Vergleich zu Gesamtberlin, ein besonders junges, internationales und armes Quartier. Wohnumfeld oder, treffender gesagt, Arena des Schuljungen Arye Sharus-Chalika. Meine Eltern haben absolut kein Problem damit gehabt, in Wedding zu ziehen. Auch obwohl man da natürlich mehr Migranten sieht und mehr Schwarzköpfe. Meine Eltern sind Schwarzköpfe wie die Migranten, weil niemand wirklich gefragt hat, wer oder was sie sind. Aber auf der Straße fühlt man sich, dass auf der Prinzenallee ist oder auf der Badstraße oder im Gesundbrunnencenter heute, man sieht genauso aus wie 80-90% der Frauen und Männer, die da durch die Gegend laufen. Und solange man nicht ins Gespräch kommt über Religion und ethnische Zugehörigkeit und Nationalität, ist es alles wunderbar. Man gehört dazu. Bei mir leider in meinem Alter als 13-, 14-Jähriger war halt eines der ersten Fragen, wer oder was bist du? Welcher Religion gehörst du an? Und Türke, Araber. Oder Palästinenser aus dem Libanon. Du kommst in diesen Bezirk und du hast ein, zwei Jahre, guckst du halt, wie überlebst du halt? Bruder, was ist das für einer, ja? Ey, was bist du denn? Wie, was bin ich? Was du bist? Ja, bist du Araber, Kurde, Marokkaner, Türke, Grieche? Nee, nix nicht vor. Ich bin Perser. Wie? Wallah? Also bist du auch Muslim, Bruder, ja? Salam alaikum, Habibi. Salam. Ja, salam. Salam. Da hast du Christen. Naja, also eigentlich bin ich kein Muslim. Also ich bin ja so ungläubig. Also... Ja, ich interessiere mich nicht so für Religion halt. Dadasch, Hauptsache, du bist kein dreckiger Jude. Der Rest ist egal. Ja, Mann, kein Drecksjude. Guter Keule, ja? Gute Keule, gefällt mir. Gute Keule. Ich schwieg. Wenn ich jetzt zugegeben hätte, dass ich Jude bin, dann wären 10 Araber, höchstwahrscheinlich allesamt Judenhasser, über mich hergefallen. Was für ein Jude war ich schon? Schweinefleisch gehörte fast zum Alltag auf dem Schulbrot, nach der Schule in der Currywurst oder als Steak auf Grillpartys. Die Tora oder den Talmud hatte ich nicht eine Sekunde in der Hand gehalten. Und in die Synagoge ging ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung gehabt, was die jüdischen Feiertage sind. Ich kannte kein Hebräisch. Schabbat und Israel haben mich nicht interessiert. Aber als ich dann in den Wedding zog, ein Erlebnis nach dem anderen, und das immer irgendwie mit dieser jüdischen Sache, habe ich halt gemerkt, dass irgendwas in mir steckt, irgendetwas an meiner Identität ist, was ich nicht kenne, was mich auch nicht wirklich interessiert hat, aber was komischerweise alle um mich herum interessiert. Wenn du mit 14-Jährigen zu tun hast, die mit 14 überzeugt Drogen verkaufen und die mit 14 überzeugt Menschen verprügeln und die mit 14 ein Messer in der Tasche tragen, musst du gucken, was machst du in so einer Situation als Alleinstehender, als einziger Jude in so einem Umfeld. U-Bahnhof Pankstraße. Arye hängt hier ab mit seinem Freund Shahin, sieht eine Gruppe junger Männer auf sie zukommen, 18, 20-Jährige, etwa ein Dutzend. Unter ihnen Shihab, Fadi, Jim und Sunny, Khalil und Mahmoud, Bekannte vom Basketballplatz. Mitglieder einer Gang, die PLO-Boys. Scheiße, Alter, die machen mich fertig. Was mache ich jetzt? Keine Angst zeigen. Bleib ganz ruhig. Die laufen zur U-Bahn runter. Glaub mir. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich richtig Angst hatte, verprügelt zu werden. Sie bauten sich vor uns auf und starrten mich stumm an. Fadi stand mir am nächsten. Da haben wir ja unseren Juden. Jude. Hä? Sitzt hier ganz gechillt an unserer U-Bahn und schämt sich nicht mal dafür. Während wir uns anstarrten, aß Fadi in aller Ruhe Erdbeeren. Richtig saftige, große, dunkelrote Erdbeeren. Gefallen dir meine Erdbeeren? Dann mach mal deinen Mund auf, mein Freund. Mund auf! Mach sofort deinen Mund auf. Weiter! Weiter! Weiter, bis es nicht mehr geht. Und jetzt friss! Friss! Junge, friss! Ganz schön, mein Junge. Fein. Drecksjude, du. Du bist dreckiger Jude, bist du. Drecksjude. Dreckige Hundescheiß auf dem Asphalt bist du. Ja? Ihr stinkt, ihr Juden stinkt, ihr stinkt alle. Die haben unser Land geklaut, Mann. Die haben unser Land geklaut. Und wir werden jeden von euch töten, so wie Hitler wollte. Jeden von euch, bis der Letzte verreckend auf dem Asphalt liegt. Ihr werdet alle verrecken, Mann. Kuss, geh ich. Alles klar, wir müssen los. Und du Spast, ja? Ja. Wenn ich dich noch einmal in der Punkstraße sehe, dann schlitze ich dich auf. Haben wir uns verstanden? Ja. Haben wir uns verstanden? Ja. Ja. Alles klar. Kirsofa, es wird nie Frieden geben. Definitiv sind natürlich in Berlin Kieze vorhanden, die eben eine gewisse Eigendynamik haben, Eigenstruktur nennen wir das mal vielleicht, in anderen Worten vielleicht Parallelgesellschaft, die auch eben ganz andere Wertschätzungen mitentwickeln, also sprich ganz andere Weltvorstellungen. Also mein Name ist Sinan, ich bin 36 mittlerweile. Ich bin in Kiel geboren, bin zwischenzeitlich in der Türkei zur Schule gegangen, 5 Jahre und dann im Anschluss 1986 nach Deutschland wieder zurückgekommen, aber dann direkt nach Berlin. Sinan stellt sich mit seinem richtigen Namen vor. In seiner Autobiografie nennt Chalikar seinen Jugendfreund Shahin, ein Pseudonym, wie für alle weiteren Personen, über die Chalikar erzählt. Das war ein recht ansprechbarer Zeitgenosse, mit dem konnte man reden. Wir waren fast Nachbarn in Berlin und der gemeinsame Schulweg hat natürlich auch sehr viel dazu beigetragen. Es ist definitiv nicht nur der Antisemitismus. Es ist Antisemitismus, weil es leichter ist. Man kann dafür sehr viel Lob ernten, weil es im Endeffekt auch, ich sag mal so, nicht wirklich verboten ist, antisemitisch zu sein. Und es wird auch in den Familien auch nicht wirklich anders vielleicht unterrichtet. Also ich kann das nicht von mir bestätigen, dass meine Eltern irgendwie Judenhasser sind, aber die waren ja im Endeffekt auch religiös. Wenn es Grund gibt, Juden zu hassen, dann wüsste ich das. Also ich habe auch im Endeffekt genug gelesen, auch den Koran gelesen oder so, aber ich habe nirgendwo einen Grund gesehen, den Charos auch plötzlich anzufallen oder was weiß ich, was auch, nachdem ich wusste, dass er Jude war. Das ist für mich so, entstand irgendwie mit der Zeit eine Freundschaft, die eben auf, wie ich finde, ganz natürliche Verhältnisse basiert. Eine Freundschaft mit einem gläubigen Muslim. Obwohl beide Eltern Türken waren, sah er mehr wie ein Deutscher oder Pole aus. Er hatte hellblaue Augen und eine sehr helle Haut. Er war so fromm, dass er kein bisschen kriminell war. Das war für einen Weddinger Jugendlichen sehr untypisch. Ob es nun Gewalt allgemein oder überhaupt Antisemitismus oder Islamhass, das steht ja nicht am Kiosk und man holt sich das ab, sondern es ist im Endeffekt eine Phase, die ein Mensch durchmacht, woraus er solche Erkenntnisse trifft. Also sprich, wenn er natürlich ein Iraker ist, der eben vielleicht seinen Kumpel oder seine Familie im Krieg verloren hat, herkommt, der hat erstmal ein Trauma zu bewältigen. Und das macht er natürlich nicht mit einem Psychologen oder sonst was auch immer, das macht er in seiner möglichen Familie, die er noch vielleicht hat oder was weiß ich, also sprich in dem Trümmerhaufen, wo er eigentlich herkommt, den schleppt er nur mit sich, sodass dieser Trümmerhaufen erstmal nicht zwangsläufig gekappt ist, also sprich gedeckelt ist klar, da kann man dran arbeiten, nur das Ding ist halt, da setzt niemand richtig an. Im Endeffekt ist es dann so ein man muss sich ja selbst entwickeln und diese Entwicklung fehlt einfach, weil die Angst da ist, aus dem Kiez heraus irgendwie selbst das zu verlieren. Und das ist schon wenig. Also das, was man da hat, um das zu erhalten, muss man sich in dieser Gesellschaft eben biegen und brechen, seinen Platz sichern. Und sei es darum, Antisemit zu sein. Das habe ich nicht gemacht. Das ist halt meine Geschichte des Ganzen. Das heißt, wenn ich als Weddinger aufgewachsen bin, dann habe ich erstmal gegen den Wedding zu kämpfen. Das heißt wirklich mit sich selbst, wie komme ich hier raus? Und die Frage über deren Antisemitismus und deren Ideologie, es ist ja weit darüber hinaus. Es ist ja nicht nur der Hass gegenüber den Juden, es ist der Hass gegenüber allem um einen herum. Der Hass gegenüber Juden, der Hass gegenüber Deutschen, der Hass gegenüber allen, die nicht zu ihnen gehören. Der Hass Araber gegenüber Türken und Türken gegenüber Araber und Türken gegenüber Kurden und Kurden gegenüber... Das heißt, ein Frust in einem drin gegen das meiste um einen herum, aber gegen den Juden auf jeden Fall. Ghetto Lead, Ghetto Sound, Ghetto Rap, Ghetto Hin, Ghetto Her, Ghetto Freeze, Ghetto, Ghetto Besten, yeah. Ihr könnt alle schauen, bis die Augen rausfallen. Macht euch doch gefasst, die beide gegen euch alle. Meine Weste war nicht so rein wie die Shahins. Geklaut hatte ich schon mehrmals. Bei Prügeleien zog ich mich nicht zurück. Seit mehreren Jahren kritzelte ich hin und wieder in öffentlichen Toiletten meinen Spitznamen an die Wände, der sich von Weapon über Strike zu Bomber änderte und sich schließlich zu King One festigte. Ein, zwei Jahre habe ich ungefähr mit mir selber gekämpft. Was machst du? Wie kannst du in diesem Bezirk überleben oder am einfachsten leben? Musst du dazugehören oder musst du einfach so weitermachen mit der Angst tagtäglich? Ich habe mich langsam dazu entschieden, dass du Teil dieser Sache werden musst, um in diesem Bezirk nicht nur dich selber, sondern auch deine Familie zu schützen. Die Öffnung der Berliner Mauer ist im Endeffekt ein krasser Einschnitt gewesen. Dadurch haben sich auch, sage ich mal, in den Kiezen sehr viele Sachen verändert. Wiedervereinigung. East goes West. Und auch dieses. Krieg in Afghanistan. Seit 1978. Abzug der sowjetischen Truppen 1989. Es folgt ein innerafghanischer Machtkampf. Bis heute andauernd. Erster Golfkrieg. Iran gegen Irak. 1980 bis 1988. Zweiter Golfkrieg. 1990-91. Irak annektiert Kuwait. Mitbetroffen und involviert drei nicht-arabische Staaten im Nahen Osten. Israel, der Iran, die Türkei. 1991 folgende. Krieg in Jugoslawien. Starke Fluchtbewegungen nach Deutschland aus all diesen Kriegsregionen. Nach Öffnung der Berliner Mauer und dem Ende des Kommunismus in Europa folgt die Neuordnung Europas. Neoliberalismus beherrscht die Wirtschaftsordnung. Das Gewicht von Gewerkschaften und Sozialdemokratie schwindet. Traditionelle Arbeitermilieus lösen sich auf. Die Kluft zwischen Arm und Reich verfestigt sich. Ebenso die Kluft zwischen den Perspektiven von sozialem Aufstieg und Absturz. Sozial und ökonomisch abgewickelte, neulandsuchende Ostdeutsche ringen vor allem mit Einwanderern um knapper werdende Ressourcen und um Deutungshoheit über Heimat und Zugehörigkeit. In Stadtvierteln mit hohem Migrationsanteil formieren sich Gangs orientierungs- und perspektivloser, von der Mehrheitsgesellschaft nicht beachteter, ausgegrenzter Jugendlicher. Zeitgleich tobt der völkische Terror auf Deutschlands Straßen. Hoyerswerda, September 1991. Rostock-Lichtenhagen, August 1992. Mölln, November 1992. Solingen, Mai 1993. Der Zeitraum, in dem auch Arye Charus seine Orientierung auf den Straßen des Wedding zu suchen beginnt und findet. Meine Kriminalität hat sich in erster Linie in der Graffiti-Kultur wiedergegeben. Das heißt, ich war ein überzeugter Graffiti-Sprüher, habe das jahrelang gemacht. Auch in die Black Panthers bin ich reingekommen, weil ich als Graffiti-Sprüher respektiert wurde. Also mein Name ist Murat, bin aus Wedding, man nennt mich Buddy Murat von den Black Panthers. Ja, unter dem Namen bin ich erreichbar. Geboren 1971 in der Türkei. Hochgewachsen, athletisch, breite Schultern, Oberarme, Brustkorb, Muskel bepackt, warme braune Augen, 3-Tage-Bart. Längst nicht mehr im Outfit der Gang wie damals in den späten 1980er Jahren. Das schwarze Haar am Hinterkopf lang bis auf die Schultern fallend, vorne kurz geschnitten und gegelt. Längst trägt Body Murat nicht mehr jene schwarze Bomberjacke mit dem aufgedruckten schwarzen Panther, dem Logo der Gang von einst. Die Gründung war genau auf der Mitte der Fußballplatz gewesen. Wir haben da 6, 7 Freunde, wir sagen, wir gründen jetzt die Black Panthers. Dann alle, das waren am Anfang natürlich alle die, unsere Kreise, die wir uns kannten. Das ist dann Verlass wie eine Familie. Also wenn wir zusammen aufgewachsen sind, jeder kennt seinen Charakter und das war unsere Zusammentun. 1988, das war am Nauner Platz. Die Generation von Buddy Murat und den Erwachsenen von den Black Panthers, das ist die Generation von den älteren Brüdern und Onkeln, von den Jungs, mit denen ich mich angefreundet habe in Mitte der 90er. Und das sind Jungs gewesen um den Nauner Platz, die halt in erster Linie, soweit ich das einschätzen kann, Schutz sich geben wollten, gegenseitigen Schutz. Zum einen auch vor Nazis, vor Deutschen, die halt in die Gegend kommen und stänkern wollen. Wir haben es angefangen mit 30, 40 Leute, wo wir gegründet haben. Jeder wusste, das war so ein Kettensystem. Wenn jeder Probleme hatte, hat sich das gleich rumgehört. Die Idee kam erst dann, wo ich und mit meinen Kumpels in Reinickendorf in eine Diskothek reingegangen sind. Wir waren da 16, 15, 16. Und haben uns amüsiert. Und nach der Diskothek wollten wir nach Hause gehen. Und dann haben uns 20, 30 Skinheads, aber richtig ältere Skinheads, umzingelt. Ein paar sind abgehauen und ein paar haben auf die Fresse bekommen, wie ich zum Beispiel. Also mich haben sie richtig gesülzt mit Baseballschläger. Ich war noch 16, 15, ganz normal, kein Gewalt, der nie mit Gewalt aufgewachsen ist. Das war der Anfang. Also nach diesen Attacke, was wir von den Skinheads bekommen haben, haben wir gesagt, jetzt lassen wir uns nicht mehr gefallen. Jetzt, das Wort Türken kommen hier rein, gibt es nicht mehr. Nazis wird es auch nicht mehr geben, also die wird es immer geben, das ist was anderes. Aber die würden nicht mehr die große Fresse haben, wo wir unsere Revier haben, wo wir sind. Mit einer Gegenattacke. Das war so der Auslöser. Diese ganze Gang-Geschichte ist halt auch Gang gegenüber Gang und Bezirk gegenüber Bezirk. Das heißt, du hast sehr viel Konkurrenz und Streitigkeiten auch gehabt zwischen Wedding und Kreuzberg und Kreuzberg und Schöneberg und auch die Spandauer. Und dann hast du Gangs in Wilmersdorf gehabt sogar und im Süden in Mariendorf und Tempelhof. Und jede Gang hat ihr Revier ungefähr beschützt in dem Sinne. Ich habe die Juniors kennengelernt von den Black Panthers und das waren sehr, sehr nette Jungs. Also die meisten, die ich dort kennengelernt habe, waren sehr gute Menschen. Die wussten, dass ich Jude bin, waren okay mit mir. Das waren auch Türken, die weniger ein Problem damit hatten, dass du Jude bist oder nicht Jude bist. Und bei denen ich gut angekommen bin, das waren in erster Linie diejenigen, die auch Interesse in der Graffiti-Sache hatten. Das heißt, ich bin in erster Linie dort gut angekommen, weil ich halt sehr viel Graffiti gemacht habe damals. Und in dem Sinne meine Dienste für die Black Panthers halt beansprucht wurden. Und Aro, mach doch bei uns mit. Aus dem pubertären Weapon Strike King One wurde Aro, Boss Aro. Arya Shalikars zeitgleich Berlin markierende Graffiti-Gruppe nannte sich ASP. ASP haben wir damals Aro Sebi Posse genannt. Und das war damals auch Anfang der 90er eine coole Sache. Und es hat Spaß gemacht auch. Und es war so wie so ein Trend. Also Ende der 80er war der Trend Skateboard fahren. Anfang der 90er war es Sprühen, Mitte der 90er war es dann irgendwie Techno hören und House hören irgendwann. Also es gab, alle paar Jahre hat sich das so ein bisschen geschiftet, ne? Aber die ASP-Sache war halt wirklich eine kleine Sache von 1, 2, 3 Leuten. Also wirklich eine kleine Gruppe, auch wieder so ein Zusammenschluss von Freunden, die nicht nur Graffiti machen, sondern auch sich irgendwo so ein bisschen Schutz geben. Und das hat sich dann entwickelt im Endeffekt in diese Berlin Crime Großgruppierung. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass es keinen Weddinger mehr interessierte, welche Abstammung oder welche Religion man hatte. Wichtig war, ob man sich als Weddinger fühlte, ob man bei den Gangkämpfen dabei war oder nicht. Da ich unbedingt von allen akzeptiert werden wollte, war ich immer dabei, wo es nach Stunk roch. Wann immer ich hörte, dass es Probleme mit anderen Gangs aus anderen Bezirken gab, war ich einer der Ersten, der anfing, zum Gangfight aufzustacheln. Wann immer man losziehen wollte, um zu sprühen, war ich dabei. Ich wurde mehrfach von der Polizei nach Hause begleitet. Ob am Gesundbrunnen, in der Osloer Straße, am Nauerner Platz, in der Koloniestraße oder am Leopoldplatz, auf der Prinzenallee und sogar an der Punkstraße war ich nun gerne gesehen und wurde von allen mit Wangenküssen begrüßt. Von den Türken und Kurden zweimal, von den Arabern dreimal. Wir wurden 17, haben wir mit Sport angefangen, mit Kampfsport, Fitness. Aber wir haben wirklich nur die Leute uns vorgenommen, die wirklich auch gegen eine Nation, gegen den Menschen waren. Das hat einfach gar nicht gepasst. Ja, dann wurden wir auch in manchen Positionen auch gewalttätig. Zahn um Zahn, ne, wie man das so sagt. Messerschuss, ja, Messerschusswaffen. Zur Sicherheit hatten wir natürlich das gehabt. Ich meine, das war jetzt nicht gleich, wir mussten jetzt mit Messer auf die Leute zugehen. Wir wollten ganz normal in dem Alter Mann zu Mann kämpfen, also so mit Fäusten, Faust zu Faust. Messer gegen Faust war nicht unser Ding. Das war nur für Notwehr, falls einer Messer rausholt. Sie verstehen? Diese Waffen beschützen mich Tag für Tag und verschaffen mir Respekt auf Berlins Straßen. Denn Schutzengel passt auf dich auf, doch er fliegt weg, wenn sie es dich packen. Black Panthers war noch vor Berlin Crime, aber ich habe die Gang-Sache in Berlin-Wedding ist parallel gelaufen zu der Graffiti-Sache Berlin-Weit. Berlin Crime hat ungefähr vielleicht mit 16 angefangen, 17 angefangen, irgendwie sowas. Das war ein Zusammenschluss von Sprühern aus wirklich ganz Berlin, von Tempelhof, Reinickendorf, Wedding und Kreuzberg und also wirklich so Marzahn sogar, also viele auch aus dem Osten und wir waren auch irgendwie deutschlandweit bekannt dafür, für unsere verrückten Aktionen. Wir haben damals irgendwie Straßenschlachten mit der Polizei angezettelt und wirklich organisiert vorgegangen. Absolute Stille. In den Jahren zwischen Grau, Schwarz und Weiß ist vieles entstanden, das eigentlich nicht für eure Ohren bestimmt war. Hallo, mein Name ist Nima und ich habe halt auch einen bestimmten Ruf in der Szene als Horror-Rapper und habe auch bestimmt um die 15, 20 Alben rausgebracht, von mir alleine und mit Kollaboration mit anderen Leuten. Frauenarzt zum Beispiel, hier von den Ärzten, die auch ziemlich bekannt sind, und MC Boogie, Money Makler. Atze, altberlinerisch, Bruder. Nima ist gebürtiger Perser, wie Arye Shalikar, als Rapper bekannt unter dem Namen Bastard. Ich bin seit 28 Jahren, seit ich 2 bin, in Berlin und bin mit dem Arye aufgewachsen im Wedding. Der nannte sich Aro oder Boss Aro. Der hat halt wirklich so komplett ganz Wedding voll getaggt mit seinem Namen und man kann schon sagen, dass es so eine Art Anführer war. Das war halt so, also ohne ihn wäre das schwer gewesen, das so die ganze Zeit kontinuierlich am Laufen zu halten auf jeden Fall. Und der hat auch viel organisiert und wenn wir uns getroffen haben, dann sind zum Beispiel alle am Bahnsteig gestanden und auf seinen Befehl hin sind dann alle runtergesprungen und haben in Minuten den kompletten Bahnhof zugesprüht. So. Das war halt so wie so ein Jugendidol für mich sozusagen. Berlin Crime habe ich auch in dem Sinne sehr überzeugt gemacht. Das war auch eine Gruppierung, so die meisten Gruppierungen, die halt auch Party machen, die auch Spaß haben, die Graffiti machen und die sich auch teilweise Schutz geben. Berlin Crime hätte mich nicht vor einer Weddinger vor einem arabischen Clan retten können, wenn es dazu gekommen wäre. Die großen arabischen Clans, die man in Deutschland mittlerweile kennt, die habe ich Leib und Seele schon in den 90ern kennengelernt. Du legst dich da nicht mit einer Person an, du legst dich da mit Hunderten von Jugendlichen und Männern an. Und das sind Jugendliche, die Hälfte von denen war schon im Gefängnis, die andere Hälfte ist auf dem Weg ins Gefängnis. Und die haben keinen wirklichen Gott. Das sind keine wirklichen Muslime. Auch Islam interessiert die nicht wirklich. Da ist das Kriminelle, die kriminelle Bande, das ist, was zählt. Ich trage eine silberne Kette mit einem WC-Anhänger um meinen Hals. Nicht nur, um anzugeben, ich mag es provokant. Ich mag die Fotzen, die so anziehen, als gäbe es keinen Morgen. Ich stehe auf Blicke, die mich fragen, ich stehe auf Vodka Red Bull, ich stehe auf Sonnenschein. Ich bin stolz, ein Berliner und Berlin Crime zu sein. Der war halt immer so ein Macker-Typ, so ein richtiger so Alpha, so ein Alpha-Tier-Mensch, der halt immer so die Stärke zeigen wollte. So. Das musste er als Schutzfunktion machen. Also er musste dieses starke Ego irgendwie aufbauen, um überhaupt bestehen zu können. Weil ich glaube, dieses Graffiti-Ding war auch mehr so ein Schritt raus aus dieser ganzen schwer kriminellen Umgebung. Also es war schon immer so ein super sympathischer Typ so, aber trotzdem super intelligent war so. Also man hat es ihm vielleicht so auf den ersten, zweiten Blick nicht angesehen. Und damit hat er auch halt immer Scherze gemacht, so nach dem Motto, ja, der Kanaka hat Abitur gemacht und so. Und das waren halt immer seine Sprüche irgendwie. Und der hat halt eine Menge lustiger Sprüche irgendwie rausgehauen. Aber wenn man ihn dann mal irgendwie was Ernstes gefragt hat, zum Beispiel über irgendwelche Kriege oder geschichtliche Sachen, dann hat er ganz, ganz, ganz weit ausgeholt und konnte dir stundenlang irgendwie geschichtliche Fakten nennen und Sachen so, also wirklich wie so eine Enzyklopädie hat er dann rausgeholt und so frei vorgetragen. Das war wirklich unglaublich so. Ich war sehr traurig, als er dann nach Israel ging, so, weil der war halt immer von Anfang an wie ein Bruder für mich. Heute, viele Jahre später, es war eine schöne Zeit auch. Das heißt, ich habe nicht nur Schlechtes erlebt, ich habe auch sehr viel Gutes erlebt, sehr viel Freundschaften erlebt, Muslime wie Nicht-Muslime und besonders die Graffiti-Szene, und das ist, woran ich wirklich festhalte, ist, du hast in der Graffiti-Szene alle Nationalitäten, alle Farben, alle Religionen, und das Gespräch handelt nicht um Religion oder ethnische Zugehörigkeit oder wo du herkommst, oder es ist kunterbunt, und ich glaube, es gibt kein anderes Hobby, wo du so viele verschiedene Nationalitäten hast, die wirklich sich wie Brüder fühlen, Brüder und Schwester, und für eine Sache stehen, und diese BC-Sache, die Leute haben zu 100% hinter diesen zwei Buchstaben gestanden. Ich bin Boss Aro, mehr brauch ich nicht zu sagen. B und Doppel S, überall kennt man den Namen. Berlin Crime. Meine Gang macht Stress, schmeißt die Stühle durch den Club. Jetzt gibt's Stress. Als wir damit angefangen haben, so dieser ganzen Rap-Geschichte, war Aro oder Arie schon auf dem Weg Richtung Israel und hat da schon angefangen zu studieren und so, und war halt ab und zu, war öfter als jetzt immer hier, und dann habe ich dann irgendwann mal erzählt, ja, ich rappe jetzt und so und will mein erstes Album irgendwie machen, und er war dann total skeptisch und meinte so, wie kommst du denn dazu und weißt du überhaupt, was ein Schweifreim ist? Das war schon ein bisschen lustig. Und dann irgendwann, als es dann wirklich Früchte getragen hat und wir so ein Label, Buzzbox damals hieß das, aufgemacht haben und irgendwie angefangen haben, Tapes und CDs zu verkaufen und die wirklich so langsam uns deutschlandweit einen Namen gemacht haben, ab und zu auch Konzerte hatten und so, und Charus das alles mitbekommen hat, da war er schon begeistert davon so. Und er hatte halt schon die ganze Zeit irgendwie Lust, auch da zu rappen, ein Album zu machen und so. Und irgendwann haben wir das auch gemacht. Wir haben halt zusammen mit ihm bei Money Mark damals im Keller ein Album aufgenommen und haben ihn da auch so ein bisschen gecoacht und so und ihm das gezeigt, wie man das macht und dies, das. und haben sogar ein komplettes Album irgendwie aufgenommen. Das ist aber nie erschienen. Beobachte deine Gedanken. Sie werden Worte. Beobachte deine Worte. Sie werden Handlungen. Beobachte deine Handlungen. Sie werden Gewohnheiten. Beobachte deine Gewohnheiten. Sie werden dein Charakter. Beobachte deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Shalom, ani Shabnam, ani Achot shel Arye, ani gara bentaim beTzarfat veBeParis veNoladiti beBerlin. Shabnam ist Aryes jüngere Schwester, Deutschlehrerin in Paris, verheiratet mit einem französischen Juden. Die Schulferien verbringt sie in ihrer Wohnung in Ashdod, einer Hafenstadt südlich von Tel Aviv. Nach dem Abitur ist sie zunächst, wie wenig später der jüngste Sohn der Familie, Richard, dem großen Bruder nach Jerusalem gefolgt. Schlechte Vorfälle habe ich nicht wirklich erlebt. Früher, als ich gesagt habe, dass ich die Schwester von Arye bin, hat man mir immer so, oh, Schwester von Arye, oh, richtig gut, richtig, immer war so positiv. War immer so, ich war immer so stolz, ah, mein großer Bruder ist richtig berühmt hier im Wedding. War immer mein Vorbild, wollte sogar seine Sachen immer anziehen und hatte so eine Bomberjacke an mit so einem schwarzen Panther. Und ich wusste ja nicht, dass das Black Panthers war, aber dass das Symbol von so einer Gang war. Ich wusste das ja überhaupt nicht. Ich wollte es nur anhaben, weil es mir gefallen hat. Hinten auf der Bomberjacke stand drauf Aro 1, von seinem berühmten Text hat ja gesprochen und hat man ja auch überall gesehen. Ja, ich wollte auch sprechen, aber er hat mich nicht gelassen. Ist nicht für Mädchen, ist nichts für Mädchen und es ist gefährlich, ist nichts. Und hat mir dann nicht erzählt, warum es so gefährlich ist und so. Ich so, okay, ich höre zu. Ich höre dann, was mein Bruder sagt, ist dann halt richtig. Shalom, Shmi Richard, nolalti be Germania, bin 29, chai yom be Israel. Richard ist das jüngste der Geschwister Shalika. Jahrgang 1984. Er lebt, wie Arye Charus, in Jerusalem. Ich hatte eigentlich die gleichen Probleme wie mein Bruder. Ich hatte da aber halt weniger, ein bisschen weniger Probleme als mein Bruder. Ich hatte da etwas mehr Glück, weil mein Bruder halt, wie gesagt, viele Leute kannten ihn. Viele Leute, die mich dann kennengelernt haben und wussten dann, die mich vorher nicht kannten, wussten, ja, hier, der Jude. Und irgendwie erfahren haben, dass ich der kleine Bruder von ihm bin, hatten mich dann in Ruhe gelassen. Damals, als ich 12, 13 habe, kann ich mich erinnern, habe ich zum ersten Mal gehört von einem palästinensischen Freund, Bibi Netanyahu, der Stinker. Jetzt musste ich mir erstmal ausknubbeln, wer Bibi Netanyahu ist. Als 13, 14-Jähriger mit Israel nichts zu tun, wusste ich ja nicht, wer Bibi Netanyahu ist. Aber irgendwie habe ich gefühlt, dass ich da eine Verbindung habe. Meine Probleme haben mit 16, 17 angefangen, also ja, 2000 ungefähr, im Jahr 2000. Ich wollte ihn ja mehr, als ich Aliyah gemacht habe. Also als ich nach Israel gezogen bin, habe ich direkt die israelische Staatsangehörigkeit bekommen. Ich war ja damals schon 21, deswegen habe ich mich eigentlich freiwillig dazu gemeldet. Ich habe mich selber dafür verpflichtet gefühlt, dass ich da irgendwie in der Armee dienen muss. Nicht einfach so jetzt irgendwas Unwichtiges in der Armee zu machen, sondern was wirklich sehr Wichtiges für auch eine längere Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn ich den Hass nicht erlebt hätte und kranke Ideologien und Fanatismus und Hass, wäre ich bis heute wahrscheinlich ein säkularer, junger Berliner. Ich kann das nachvollziehen insofern, weil ich fast ja, im gleichen Moment, jetzt, wie ich gerade hier spreche, quasi mit dem Gedanken spiele, auch das Ähnliches zu vollziehen. Sprich, ja, mir vielleicht ein anderes Leben vorzustellen woanders aufgrund der hier gegebenen Zustände. Zustände heißt für mich jetzt eigentlich das Gesamtbild, das Berlin mir momentan und Charus damals liefern konnte, weil Heimat ist dort, wo man eben auch gerne ist. Und das war er irgendwann nicht mehr, das weiß ich. Und ich bin's auch nicht mehr. Home. Away from home. Inschrift im Abfertigungsraum der israelischen Fluglinie El Al, Flughafen Berlin-Schönefeld. Als das Gespräch mit Shahin in Berlin erfolgte, saß Aries Jugendfreund bereits auf gepackten Koffern. Jetzt lebt er im Land seiner Vorfahren, in der Türkei. Den Entschluss zur Aliya, zur Auswanderung ins gelobte Land, machte sich Aries Charus Çalıkar nicht leicht. Dieser existenzielle Entschluss war das Ergebnis etlicher Umwege und gleichwohl der Suche nach Alternativen im damals vergeblichen Anschluss an die jüdische Gemeinde in Berlin, im anfänglichen Studium der Judaistik an der FU Berlin, das Ergebnis von mehrmonatigen Gastaufenthalten in israelischem Kibbutzim, bei Verwandten in Israel und Amerika und in der größten jüdischen Gemeinde in Europa, in Paris. Als deutscher Staatsbürger folgte Aries Charus sogar der Einberufung zum Grundwehrdienst bei der Bundeswehr, anders als die meisten jüdischen Deutschen. Ich habe dann die Wahl gehabt zwischen Wehrdienst und Zivildienst. Und Zivildienst ist auch länger. Und Zivildienst ist nicht wirklich, meiner Meinung nach, nicht wirklich ausschlaggebend, um etwas Neues wirklich kennenzulernen. Und es hat mich auch angezogen, kennenzulernen, diese ganze Armeegeschichte. Was ist das eigentlich? Wie fühlt sich das an, wenn man in der Armee ist? Und man kennt das ja sonst aus Filmen. Obwohl ich es in Los Angeles großartig fand, wusste ich, dass ich mich dort auf lange Sicht nicht zu Hause fühlen würde. Ich wollte dahin, woher meine Vorfahren kamen. Nächstes Jahr in Jerusalem, das ist ein Spruch, den man sich gesagt hat, besonders in den 2000 Jahren der Diaspora, als Juden halt außerhalb Israels gelebt haben, gezwungenerweise. Und dann sich jedes Jahr zum Neujahr und zu den Festen auch, zu allen möglichen, glaube ich, Anlässen gegen Ende dann gesagt haben, auf Wiedersehen und beim nächsten Mal dann in Jerusalem, in der Heimat. In Israel sind 3/4 der 8 Millionen Einwohner Juden. Rund 100.000 sind iranischer Herkunft. 1,6 Millionen sind israelische Araber. Diese sind von der allgemeinen Wehrpflicht ausgenommen. Araber leben in Stadtvierteln und Dörfern überwiegend unter ihresgleichen. Ebenso wie die ultraorthodoxen Juden, die Haredim. Seit 2003 durchzieht ein inzwischen rund 760 Kilometer langer, stacheldrahtbewehrter Grenzwall das Land. Doppelt so lang wie die Waffenstillstandslinie von 1949, die Israel vom Westjordanland trennt. Dem Gebiet unter palästinensischer Selbstverwaltung. Ost-Jerusalem inbegriffen. Israels Reaktion auf Raketen, Scharfschützen und Selbstmordattentate nach der zweiten Intifada um die Jahrtausendwende. Seither wurden bei mehr als 20.000 Anschlägen über 1.000 Israelis getötet und mehr als 7.000 verletzt. Der größte Teil dieses Walls ist ein elektronisch gesicherter Metallzaun, in dicht besiedelten Gebieten eine haushohe Betonmauer. Wachtürme mit fest installierten Maschinengewehren, ferngesteuerte Kameras, Checkpoints. Etwa nach Ramallah, Hauptstadt der palästinensischen Autonomiebehörde, 15 Kilometer nordwestlich von Jerusalem, oder nach Bethlehem, 8 Kilometer südlich von Jerusalem. Checkpoint Kalandia. This road leads to Area A. It is under Palestinian government. No entry for Israelis. Danger of life and against Israeli law. Für viele Juden gelten Araber und Palästinenser als Kollaborateure der feindlich gesinnten Nachbarn im Gazastreifen, Westjordanland und der gesamten Region der an Israel grenzenden Länder Syrien, Ägypten, Libanon und Jordanien. Es geht um nichts weniger als das hier und seitens des Irans überwiegend negierte Existenzrecht Israels, mitsamt ausgeprägten antisemitischen Obsessionen. Und es geht um den von Israels Regierung negierten Anspruch der Palästinenser auf einen eigenen Staat. Bereits in den 70er Jahren hat Herbert Marcuse im Vorwort für die hebräische Ausgabe von »Der eindimensionale Mensch« eine Bedingung für die friedliche Koexistenz von Juden und Arabern im Nahen Osten formuliert, die bis heute nicht erfüllt ist. Nur eine freie arabische Welt kann neben einem freien Israel bestehen. Und ich habe im Ausland Christen aus Libanon getroffen und Christen aus Syrien getroffen. Ob das in der Türkei war, wo ich zu Besuch war, oder in Deutschland. Und die mir gesagt haben, Ari, pass auf, ganz ehrlich, wir haben kein Problem mit Israel. Aber wir haben in unserem Land die Hezbollah und wir haben die Iraner. Und diese dunklen Kräfte, die halten uns gefangen. Und das sind dieselben dunklen Kräfte, die auch im Wedding säkulare Muslime und freidenkende Muslime und Muslime, die sich auch halb deutsch fühlen, gefangen halten. Nicht nur den Deutschen, auch die Freilebenden und die demokratisch gesinnten Türken und Araber, davon gibt es genug. Die haben auch Angst vor denen. Genau wie im Libanon, genau wie in Jordanien, genau wie im Iran, genau wie in Ägypten oder in Syrien, wo man halt das Abschlachten sieht. Nach meinem Kibbutz-Aufenthalt diente ich bei den Fallschirmspringern in der israelischen Armee. Da ging es schon um einiges kriegerischer zu als bei den Sanitätern in Elmshorn. So wie in Deutschland einige Jahre zuvor, musste ich wieder eine Uniform anziehen. Dieses Mal war es jedoch anders. Dieses Mal freute ich mich darauf und tat es mit Stolz. Es war ein großartiges Gefühl, diese Uniform anziehen zu dürfen. Eine Uniform, auf der ZHL, die hebräische Abkürzung für IDF, Israel Defense Forces, eingestickt ist. When I was a boy, I was dreaming of a land. Promised land for everyone. Also ich bin bis heute stolzer Zionist, stolzer Jude auch mittlerweile. Und ich habe gefühlt, dass die zionistische Bewegung mich angesprochen hat als eine Bewegung, die für Heimat war, eine Bewegung, die darauf sich zurückgesehnt hat an eine Zeit, wo du halt dein Land hast, deine Flagge, deine Hymne, da, wo du wirklich hingehörst, da, wo du auch das Recht hast, die Grenzen zu verteidigen, da, wo du das Recht hast, deine Familie großzuziehen, mit der Sprache, die deinem Volk gehört, das ist das Hebräische. Eine von 23 Haltestellen der Stadtbahnlinie 1. Im Hochhaus gegenüber, dem Sitz der Jerusalem Capital Studies im ersten Stock, ist das Hauptbüro von Major Arye Sharus Shalikar. Die L1 verkehrt seit Sommer 2011 auf einer Länge von knapp 14 Kilometern quer durch Jerusalem. Teilweise entlang der Demarkationslinie zum Osten der Stadt, der von der palästinensischen Autonomiebehörde als staatliches Hoheitsgebiet beansprucht wird. Ich arbeite seit mittlerweile fast 4 Jahren in der israelischen Verteidigungsarmee und bin hier Sprecher und arbeite in erster Linie mit den europäischen Medien. Und ich mache diesen Job, wie gesagt, sehr gerne, weil ich glaube an diese Institution, die dieses Land auch zu Recht verteidigt und auch die Grenzen hält. Und wir haben hier an der Grenze nicht einmal, nicht zweimal Unruhen gehabt, nicht nur in letzter Zeit, sondern seit der Staatsgründung. Und das ist, was ich auch teilweise im Wedding im Gefühl hatte. Alles dreht sich und wendet sich. Araber, Türke, Kurde, alle sind die ganze Zeit irgendwie am Stänkern und Stress suchen und Stress machen. Und wenn du als einziger Jude dich nicht irgendwie verteidigst, ob das allein ist mit eigenen Kräften oder mit Hilfe, auch hier im Nahen Osten musst du als einziger jüdischer Staat dich konstant verteidigen. Und das ist eine Situation, mit der ich mich identifiziere. Und ich hoffe, dass es irgendwann zu einer Situation kommen wird, wo man hier in Frieden leben kann, wo es hier zur Ruhe kommen wird, wo die Grenzen vielleicht auch offen sind. Ich weiß nicht, wo mein Weg mich hinführen wird. Bis nächstes Jahr in Jerusalem. Geschichten aus dem Nahen Osten im Wedding. Ein Feature von Ursula Rütten. Es sprachen Anja Herden, Stefan Kaminski, Ulrich Marx, Serhat Cökezem, Ali Youssefi und Nurdin Shemeri. Ton und Technik Michael Morawitz und Petra Pellot. Regie die Autorin. Redaktion Sabine Küchler. Eine Koproduktion des Deutschlandfunks und des Westdeutschen Rundfunks 2013.